Bonn im Januar 1846. Karl Simrock. Personen: Dr. Johannes Faust, Christoph Wagner, sein Famulus, Herzog von Parma, die Herzogin, seine Gemahlin, Don Carlos, Seneschall am Hofe zu Parma, Kasperle, Fausts Diener, dann Nachtwächter, Gretel, seine Frau, Mephistopheles, Auerhahn, Astaroth, Megära, Haribax, Polymor, Asmodeus, Fitzliputzli, Xerxes, höllische Geister, Fausts Schutzgeist, zwei Frauenzimmer, ein junges und ein altes, Erscheinungen, König Salomon, Samson und Delila, Judith und Holofernes, Goliath und David, Helena die Trojanerin. Der Schauplatz ist abwechselnd in Mainz und in Parma. Erster Akt, erster Auftritt. Faust in seinem Studierzimmer vor einem Tisch mit aufgeschlagenen, mächtigen Folianten. So weit habe ich's nun mit Gelehrsamkeit gebracht, dass ich allerorten werd ausgelacht. Alle Bücher durchstöbert von vorne bis hinten und kann doch den Stein der Weisen nicht finden. Jurisprudenz, Medizin, alles umsonst, kein Heil als in der nekromantischen Kunst. Was half mir das Studium der Theologie? Meine durchwachten Nächte, wer bezahlt mir die? Keinen heilen Rock habe ich mehr am Leibe und weiß vor Schulden nicht, wo ich bleibe. Ich muss mich mit der Hölle verbünden, die verborgenen Tiefen der Natur zu ergründen. Aber um die Geister zu zitieren, muss ich mich in der Magie informieren. Stimme zur Linken, Bass. Verlass das Studium der Theologie und ergib dich dem Studium der Magie, wenn du glücklich willst auf Erden und im Wissen vollkommen werden. Stimme zur Rechten, Diskant. Faust, Faust, lass dich nicht verblenden, ergib dich nicht der Magie. Bleibe bei der Theologie, so wird noch alles glücklich enden. Faust aufspringend. Stimme zur Linken, Stimme zur Rechten, wem soll ich glauben, wer rät mir zum Rechten? Ich muss doch näher fragen, Bede. Stimme zur Rechten, wer bist du, rede. Stimme zur Rechten, dein Schutzgeist. Faust, das kann jeder sagen. Stimme zur Linken, lass du dich fragen, wer bist du? Stimme zur Linken, ein Abgesandter aus Plutos Reich, hierher gekommen, dich glücklich zu machen und vollkommen. Faust, vielleicht des Teufels Anverwandter. Doch machst du mich glücklich und vollkommen? Das ist mein Wunsch, das muss mir frommen. Stimme zur Rechten, lass ab von mir. Stimme zur Linken, ich folge dir. Mache mich glücklich und ohne Fehle. Stimme zur Rechten, weh deiner armen Seele. Mehrere Stimmen zur Linken. Ha, ha, ha, ha. Faust. Sonderbar. Mein Schutzgeist weint, die andern lachen. Doch jetzt genug von diesen Sachen. Mein Famulus kommt. Zweiter Auftritt. Faust, Wagner. Wagner. Verzeihen, Euer Magnifizenz. Eben komme ich von der Post. Es sind für heute keine Briefe angekommen. Aber gerade stiegen drei Studenten aus dem Postwagen, welche Euer Magnifizenz ein Traktätlein überreichen wollen. Faust, geht, Wagner, und sagt ihnen, dass ich keine Traktätlein mehr annehme. Ich bin der kopfbrechenden Arbeit müde, bei der ich das tägliche Brot nicht verdiene. Wagner, verzeihen, Euer Magnifizenz, es ist keine Doktordissertation, die ihr übersetzen und zustutzen sollt. Es ist gedruckt. Ich habe das Titelblatt gelesen. Es heißt Clavis Astarti de Magica. Faust. Wie? Was? Spricht der Engel aus euch oder wollt ihr mich zum Besten haben? Wagner. Nein, nein, ich kann Euer Magnifizenz versichern. Faust. Nun, so geht, Wagner. Ladet sie ein, bewirtet sie aufs Beste, setzt ihnen Wein und Knaster vor. Wagner: Sehr wohl, Euer Magnifizenz. Faust allein. Ha, nun blüht mein Glück. Nun wird mir, was ich so sehnlich erwünscht, so lange gesucht habe. Hab ich nicht an alle Universitäten um das Buch geschrieben, aber nirgends war es mehr zu finden. Ha, nun zittert vor mir, ihr unterirdischen Geister. Zittert vor mir, ihr Bewohner des Tartarus. Faust wird euch zwingen, das Geheimste zu offenbaren, die verborgenen Schätze auszuliefern, die zu lange in der Erde gemodert haben. Wagner kehrt zurück. Wagner: Verzeihen, Euer Magnifizenz, die drei Studenten sind da. Hier ist das Buch, das sie euch bringen wollten. Faust: Dank, lieber Wagner, tausend Dank! Jetzt bin ich glücklich. Bald wird sich unser Schicksal ändern. Bald werden wir diese armselige Hütte verlassen und in Palästen wohnen. Bald soll die Welt von Dr. Faust anders sprechen. Was hat mir das viele Studieren geholfen? Das nächtliche Wachen über den Büchern? Presst sie aus, Wagner, und wenn ihr in all den Folianten und Quartanten einen Tropfen Lebensweisheit findet, so will ich mich gleich dem Teufel verschreiben. Wagner: Ich wünsche selbst, dass sich unsere Umstände bessern möchten, aber noch eine Bitte habe ich an Euer Magnifizenz. Faust: Redet, Wagner, aber fasst euch kurz. Wagner: Ich wollte Euer Magnifizenz bitten, ob ich mir nicht einen Gehülfen annehmen dürfte, der mir in der groben Hausarbeit etwas zur Hand ginge, damit ich mich besser aufs Studieren legen könnte. Faust: Oh ja, lieber Wagner, diese Bitte sei euch gewährt. Aber ich liebe verschwiegene Menschen in meinem Hause. Noch eins, wenn mich heute jemand sprechen will, so sagt, ich wäre ausgegangen. Wagner: Sehr wohl, Euer Magnifizenz. Aber wollt ihr nicht wenigstens die Studenten sprechen? Sie wissen, dass ihr daheim seid und möchten euch doch gesehen haben, ehe sie abreisen. Faust: Wenn es nicht anders ist. Beide ab. Dritter Auftritt. Kasperle tritt auf mit einem Felleisen. Wenn mich jetzt mein Vater Papa sehen tät, der wird sich gewiss was rechts freuen. Denn er pflegt immer zu sagen: Kasperle, mach, dass du dein Sach in Schwung kriegst. Oh, jetzt und hab ich mein Sach in Schwung, denn ich kann mein Sach haushoch werfen. Wirft sein Felleisen in die Höhe. Ha, jetzt und bin ich auf 10 Jahr versorgt, wenn ich gleich in 20 nix brauch. Zuallererst, mit stolzer Miene das Felleisen öffnend, hab ich in meinem Ranzen einen funkelnagelneuen Rock. Der Überzug und das Futter liegt aber noch beim Kaufmann im Laden. Ich darf aber nur das Geld hinschicken, so krieg ich das Zeug, das Futter, die Knöpfe, alles gleich vom Stück abgeschnitten. Dann habe ich noch ein paar Stiefeln. Die Schäfte und die Sohlen liegen aber noch beim Schuster. Aber Spaß beiseit, es ist doch eine verzweifelte Sache, wenn man ein vazierender Gesell ist und keinen Herrn finden kann. Da laufe ich nun schon eine halbe Ewigkeit herum und kann keinen Dienst kriegen, und wenn's so fortgeht, behalte ich keine heile Sohle an meinen Füßen und Hunger habe ich dabei. Ich wollte alle Berge wegessen und wenn's lauter Pasteten wären, und das ganze mittelländische Meer wollte ich aussaufen und wenn's lauter Champagner wäre. Aber Potzblitzmordbataillon, hier soll ja ein Wirtshaus sein und ich sehe doch keinen Krug, kein Glas, keinen Wein, kein Bier und auch keinen Kellner. Muss doch einmal Lärm machen. Heida, Kellner, Hausmeister, Kammerdiener, Hausknecht, Kammerjungfer, Wirtschaft, heida, ein fremder Passagier ist angekommen. Vierter Auftritt. Kasperle, Wagner. Wagner: Wer lärmt da so? Was wollt ihr, Freund? Was verführt ihr hier für ein Heidenspektakel? Kasperle: Ei, so hört. Nun kommt ihm noch Geld heraus. Ist das hierzuland Brauch, die Gäste so lang warten zu lassen, die Hunger und Durst und keinen Pfennig in der Tasche haben? Wagner: Ihr seid im Irrtum, guter Freund. Ihr meint wohl, hier wäre ein Wirtshaus, wo man für Geld Speis und Trank haben kann. Da müsst ihr ein Haus weitergehen. Kasperle: Was ihr sagt, hier ist kein Wirtshaus? Hier kann man nichts haben für sein Geld, wenn man auch keins hat? Wagner: Nein, guter Freund, ihr hört's ja. Das Wirtshaus ist hier nebenan. Kasperle: Ihr gebt also niemand für Geld zu essen und zu trinken? Wagner: Nein, sag ich nein. Kasperle: Na, ich bin auch nicht so. Wenn's nicht anders sein kann, will ich euch mein Gutsgemüt zeigen und eine Mahlzeit umsonst annehmen. Ich hätt's sonst für Geld getan, wenn ich's gehabt hätt. Aber nun macht auch weiter keine Umstände. Ich mach auch keine.« Setzt sich an den Tisch. »Tragt auf, was das Haus vermag, und wenn's doppelt so viel wär. Es kommt mir nicht drauf an, wenn ich auch einen Knopf springen lassen muss.« Wagner für sich. Man muss Mitleid haben mit dem einfältigen, ungelehrten Menschen. Wenn er studiert hätte, wäre er vielleicht so lustig nicht. Je gelehrter ich werde, je mehr büße ich an meiner natürlichen Munterkeit ein. Am Ende schlüg ich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn ich den Burschen zum Bedienten annähme, denn ich hätte zugleich einen Lustigmacher und Grillenvertreiber. Laut: »Hör er, guter Freund. Mit der Mahlzeit ist es nichts, aber lass er mit sich reden. Vielleicht findet er doch noch ein Stück Brot hier. Ich suche einen Bedienten. Da kommt ihr eben zurecht, wenn ihr in meine Dienste treten wollt. Ihr sollt es gut bei mir haben. Mein Herr, seine Magnifizenz, der Dr. Faust, lässt es mir an nichts fehlen. Ich bin seine rechte Hand, sozusagen sein alter Ego.« Kasperle: »Daraus kann nix werden.« Wagner: »Nun, warum denn nicht? Verscherz er doch sein Glück nicht.« Kasperle: »Warum daraus nix werden kann? Na, das will ich ihm wohl sagen.« Wagner: »Lass er hören.« Kasperle: »Was das Stück Brot betrifft, das wär mir schon recht, wenn's auch Kuchen wäre. Aber es kann nix draus werden, weil ich einen Herrn suche.« Wagner: »Nun ja doch, den soll er ja an mir finden.« Kasperle: »Pappalapapp, den kann ich nicht an ihm finden. Er ist ja nur ein Bedienter, und einen Bedienten suche ich nicht, ich suche einen Herrn.« Wagner: »Woher weiß er denn, dass ich ein Bedienter bin?« Kasperle: »Woher ich das weiß? Ja, das rat er einmal. Aber er sieht mir nicht aus wie ein Ratsherr. Ich will es ihm nur sagen. Hat er nicht von seinem Herrn gesprochen? Wer einen Herrn hat, der ist ein Bedienter. Ich brauche aber keinen Bedienten.« Wagner: »Daran stoß er sich nicht. Wenn ich gleich selbst einen Herrn habe, so kann ich doch noch einen Bedienten brauchen. Ich will ihn aber auch, wenn's ihm recht ist, in meines Herrn Dienste aufnehmen.« Kasperle: »Das ist mir schon recht, wenn ich nur weiß, was ich davon hab.« Wagner: »Mein Herr gibt ihm jährlich 20 Goldgülden Lohn.« Kasperle: 20 Goldgülden? Das ist zu wenig. Dafür kann ich's nicht tun. Ich verlange zum wenigsten 36 Groschen.« Wagner: 36 Groschen jährlich? Kasperle: Ja, jährlich, Jahr für Jahr, alle Jahr, die Gott ins Land gehen lässt. Darunter kann ich's nicht tun, mit dem besten Willen nicht.« Wagner: »Ei, so ist er nicht klug. Ich biet ihm ja mehr. Lass er sich doch belehren, er tut sich ja selbst den größten Schaden. Ein Goldgülden ist ja mehr wert als 36 Groschen, und ich biet ihm 20. Aber weil er's nicht versteht, so will ich ihm noch 36 Groschen Trinkgeld obendrein geben, damit er seinen Willen hat. Ist er's zufrieden? 20 Goldgülden Lohn und 36 Groschen Trinkgeld.« Kasperle: »Nein, daraus kann nix werden. Ich will meine Haut so teuer zum Markt tragen als möglich. Ich verlange 36 Groschen Lohn und 20 Goldgülden Trinkgeld. Sonst sind wir geschiedene Leute. Nun tu er, was er nicht lassen kann. Dixi.« Wagner: »Eher Einfallspinsel. Aber ich muss dem Kindskopf nachgeben. So soll er seinen Willen haben, ich gebe ihm, was er verlangt hat. Aber er muss verschwiegen sein.« Kasperle: »Ich kann alles verschweigen, sonderlich, was ich nicht weiß. Aber nun lass er die Mahlzeit anfahren, denn ich bin bei gutem Appetit und werde nicht satt von seinem Milchsuppengesicht.« Wagner: »Die Küche ist draußen, da gehe er hin und lasse sich speisen.« Kasperle: »Ich will mich nicht speisen lassen, ich will selber speisen.« Wagner: »So geh er nur in die Küche, da findet er alles vollauf.« Ab. Kasperle geht ab und singt: »Sauerkraut und Rüben, die haben mich vertrieben. Hätt meine Mutter Fleisch gekocht, so wär ich bei ihr blieben.« Zweiter Akt, erster Auftritt. Faust allein, hernach die Geister. Faust tritt ein. Sonderbar, die Studenten sind verschwunden und in der ganzen Stadt nicht mehr aufzutreiben. Aber gleich viel, bleibt mir doch das Buch, das sie gebracht haben. Ich bin allein, nun will ich das Studium der Magie beginnen.

Noch hat die Herzogin jede Nacht ein Neugelüst sich ausgedacht. Man darf ihr scheint's schon gratulieren, doch sollte sie mich nicht so vexieren. Ich weiß nichts Neues zu erdenken, und sollte ich mir das Hirn verrenken. Zu Ende längst ist mein Latein, müsst auch ein Hexenmeister sein. Doch sieh, wie komm ich mir denn vor? Am Himmel dort welch Meteor! Ein goldgeschweifter feuriger Drachen, sind das nicht wunderliche Sachen? Das hätte ich gestern wissen sollen, ich hätte den Hof drauf bitten wollen. Kasperle fällt aus den Wolken vor ihm nieder. Pardauz, richtig, da lieg ich. Der Kerl hält Wort, das muss wahr sein. Es ist aber doch niedrig. Ich hab ja nur gefragt, ob ich jetzt sprechen dürft, weil wir in Parma wären. Aber wart, ein andermal will ich's ihm schon wieder eintrinken. Don Carlos. Fiel der nicht aus den Wolken nieder? Und lebt und spricht, hat heile Glieder. Ein Drache hat ihn hergetragen, das ist ein Wunder, muss ich sagen. Gewiss ein großer Hexenmeister, der Teufel bannen kann und Geister. Der kommt wahrhaftig wie gerufen. Doch dass er vor des Saales Stufen hier niederfällt, wo ich ihn eben so nötig hab, ein Fest zu geben, das geht nicht zu mit rechten Dingen und könnt auf eigne Gedanken bringen. Am Ende hab ich ihn beschworen und bin ein Sonntagskind geboren. Drum Mut, nur Mut, ihn anzureden. Ich bin doch sonst nicht von den Blöden. Gelahrter Herr, Kasperle. Oh weh, das ist gewiss der Herzog. Das ist mir jetzt noch nicht passiert, mit einem so gnädigen Herrn zu reden. Aber ich fürcht mich nicht. Don Carlos. Darf ich nicht fragen, wollt ihr mir nicht gefälligst sagen? Kasperle, zitternd. Ich fürcht mich nicht, Herr, ganz gewiss, ich fürcht mich nicht. Don Carlos. Wie ihr euch nennet und von wannen ihr seid und könnt ihr Geister bannen? Kasperle. Ah, der meint gewiss auch, ich könnt nicht schweigen. Da seid ihr Irrherr, ich kann ganz gut schweigen. Und wenn ich's nicht gekonnt hätte, so hätte ich's jetzt gelernt. Hält sich die Ellenbogen, als schmerzten sie ihn von dem Fall. Don Carlos. Ihr dürft mir unbedingt vertrauen. Kasperle. Ja, ich merk's schon, er will mich ausforschen. Ich werd's ihm aber nicht sagen, was er gern wissen möchte, dass ich Kasperle heiß und meinem Herrn nachgeflogen komm, der des Teufels ist. Don Carlos. Einstweilen weiß ich schon genug. Also ist er nur der Bediente. Wie heißt denn sein Herr? Kasperle. Ja, schau'ns, das darf ich nicht sagen, das ist mir verboten. Don Carlos. Wenn ich ihm aber ein gut Trinkgeld verspreche. Kasperle. Versprechen? Dann darf ich's ihm doch nicht sagen. Wenn er mir ein gutes Trinkgeld gäb, dann sollt er's erfahren. Don Carlos. Da, nehm er. Kasperle. Ja, sagen darf ich's ihm doch nicht, aber ich will's ihm zeigen. Macht eine Faust. Don Carlos. Was soll das? Faust? Kasperle. Na, versteht er's noch nicht, er Schafshäutel? Don Carlos. Wenn sein Herr Faust heißt, so versteh ich ihn. Faust? Doktor Faust? Von dem hab ich gehört, wenn mir recht ist. Ist er nicht aus Maguntia? Ja, dann mag er wohl in der Magie gut beschlagen sein. Kasperle. Er ist nicht aus Maguntia, er ist aus Mainz. Aber ist nicht ein Bäckerladen in der Nähe? Don Carlos. Wo will er hin? So kommt er nicht fort. Erst soll er mir eine Probe von seiner Kunst geben. Bei einem solchen Herrn muss er was Rechts gelernt haben. Kasperle. Ich was gelernt haben? Na, wahrhaftig, nein, da tut er mir ganz unrecht. Don Carlos. Leugne er's nicht, ich hab ihn ja durch die Luft fahren sehen auf dem Behemoth. Kasperle. Das war kein Behemoth, es war ein höllischer Sperling. Don Carlos. Gleichviel, sträub er sich nur nicht länger. Ich verlang's ja nicht umsonst, auf ein gutes Trinkgeld kann er zählen. Kasperle. Ja, was soll ich ihm denn machen? Soll ich vielleicht ein ungeheures Gewässer herströmen lassen, das uns alle beide verschlingt? Don Carlos. Nein, das ist zu gefährlich. Ein ander Kunststück, wenn's beliebt. Kasperle. Oder soll ich Flammen aus dem Erdboden schlagen lassen, dass wir alle zwei beide zu Asch verbrennen? Don Carlos. Auch das wäre bedenklich. Kasperle. So soll gleich ein Mühlstein aus der Luft herunterfahren und ihn 10.000 Klafter tief in die Erde schlagen. Don Carlos. Ich sehe wohl, er hat mich zum Besten. Das sind ja lauter halsbrechende Geschichten. Damit mag ich nichts zu tun haben. Gebt uns ein einfaches Gesellschaftsstück, wobei keine Gefahr ist, wenigstens nicht auf meiner Seite. Kasperle: So gebt wohl Achtung. Ich werd jetzt in die Luft fahren, ganz hoch, weit über die Wolken hinaus, dass ihr mich gar nicht mehr sehen könnt. Seid ihr damit zufrieden? Don Carlos: Ei, warum nicht? Das möchte ich schon sehen. Kasperle: Na gut denn, so gebt Obacht. Aber Apelpo, die Bezahlung verlange ich voraus, denn ich werd so hoch fliegen, dass ich so bald nicht wiederkomme. Don Carlos: Nein, dann lass er's doch lieber, denn er muss mich ja gleich zu seinem Herrn führen. Das Trinkgeld soll er gleich haben, aber mach er ein ander Kunststück. Gibt ihm Geld. Kasperle: Wenn ihr so schwätzt, könnt ihr alles von mir haben. Ich werd itzt ein fein Stück machen, aber gebt den Augen wohl die Kost, denn es ist gar fein. Dreht sich auf dem Absatz herum. Habt ihr es gesehen? Don Carlos: Nein, nichts. Kasperle: Ja, schaun's, ihr habt auch nichts gemacht. Don Carlos: Ich muss aber durchaus was sehen. Kasperle: Müsst ihr durchaus was sehen? So nehmt guten Rat an und macht's selber, denn ich kann's halt nicht. Läuft auf und davon. Don Carlos sieht ihm nach. Das ist ein Tausendsasser. Aber da kommt seine Durchlaucht. Zweiter Auftritt. Herzog, Herzogin mit Gefolge kommen die Terrasse herab. Herzog: Nein, denket besser, süß Gemahl, von meiner Zärtlichkeit. 8 Tage hat noch kaum gewährt die Hochzeitsfestlichkeit. Gleichgültig schien ich oder karg, ließ ich sie schon bewenden. Nein, wenn's nach meinem Wunsche ging, sie dürfte nimmer enden. Herzogin: Mir hat schon allzu lang gewährt der Prunk die laute Pracht, da traute Nähe ganz allein Verliebte glücklich macht. Doch muss es sein, so macht den Schluss mit einem Feuerwerke, dass man die Flammen unserer Lieb in Brillantstrahlen merke. Herzog: Als Bild der Lieb ein Feuerwerk ist allzu bald verpufft. Die Liebe soll unsterblich sein, nicht platzen in der Luft. Nein, hier ist unser Sehneschall, der wird uns besser raten. Ihr findet keinen feinern Kopf in allen unseren Staaten. Don Carlos: Euer Gnaden ehren mich zu viel. Ich finde mich beinahe am Ziel mit meiner Kunst, mit meinem Wissen. Wir können den Geschmack, den Sinn der gnädigen Frau Herzogin und ihren weisen Rat nicht missen. Ein Feuerwerk ist bald bereit, wenn ihr's zu wählen willig seid. Doch lässt sich heut noch anderes hoffen, denn eben ist hier eingetroffen der weltberühmte Dr. Faust, wenn euch nicht etwa vor ihm graust. Herzogin: Warum denn grausen? Don Carlos: Wisst, der Faust ist ein berufener Teufelsbanner, doch auch sie herbeschwören kann er. Herzogin: Das ist ja allerliebst, den lasst geschwinde kommen. Don Carlos: Ein Umstand ist dabei, noch habe ich nicht vernommen, wo dieser Zauberer hier abgestiegen ist. Doch seinen Diener sprach ich hier vor kurzer Frist. Da ist er wieder, da, der mit der Butterbämme. Kasperle zeigt sich und läuft wieder fort, als er merkt, dass von ihm die Rede ist. Don Carlos: Er hält nicht stand. Herzogin: Lauft nach und bringt ihn in die Klemme. Don Carlos läuft dem Kasperle nach, der sich nicht fangen lässt, aber mehrmals auf die Bühne zurückkehrt. Vermaledeiter Schalk, ich bin ganz atemlos. Herzogin: So helft ihm doch, Gemahl, die Mühe ist nicht so groß. Herzog legt seine Krone auf eine Bank und hilft dem Kasperle nachsetzen. Dritter Auftritt. Faust, Mephistopheles, die Vorigen. Mephistopheles als Herold: Man spielt hier Eisenmann, wir werden doch nicht stören. Herzogin: Was ihr zu melden habt, das lasst mich immer hören. Mephistopheles vorstellend: Mein Herr, der Dr. Faust, ein großer Negromant. Herzogin: Ich hab von ihm gehört. Faust: Wie, in dies welsche Land? Das freut mich überaus. Ist schon mein Ruf gedrungen? Mephistopheles: Es wird bald allerwärts davon gesagt, gesungen. Herzogin: Im Teufelsbannen auch seid ihr ein großer Meister? Faust: Durch Salomonis Ring gehorchen mir die Geister. Herzogin: So lasst uns hier sogleich doch eine Probe schauen. Faust: Gehorchen möchte ich gern der schönsten aller Frauen, doch hier am hellen Tag? Mephistopheles: Oh, das hat nichts zu sagen. Ihr lasst auf euren Wink es nachten oder tagen. Faust. Wohlan, ich bin bereit. Herzogin. Nur einen Augenblick. Gemahl, was rennt ihr noch nach jenem Galgenstrick? Dieweil ihr zween den Knecht gehetzt in eitler Jagd, hab ich den Meister selbst in unseren Dienst gebracht. Der große Dr. Faust, ein Herzog aller Geister. Faust für sich. Sie stellt mich gleich ihr selbst und macht mich immer dreister. Herzogin. Will unser Hochzeitfest durch seine Kunst verschönen. Mephistopheles. Und euer gekröntes Haupt zum andern Male krönen. Herzog setzt die Krone wieder auf. Ich bin noch ganz im Schweiß. Herr Doktor, seid willkommen. Herzogin, so werde hier sogleich der Zauber vorgenommen. Faust den Zauberstab schwingend. So schwinde denn der Tag und weiche holder Nacht. Es wird Nacht. Was wünscht ihr nun zu schauen? Habt ihr euch nichts erdacht? Herzogin, ja so hab ich die Wahl. So zeigt auf hohem Thron der Geistern auch gebot, den König Salomon. Faust wie oben. Ihr seht ihn schon vor euch, leibhaftig. Salomon auf dem Thron erscheint. Don Carlos. Ganz charmant. Herzogin. Er ist mir doch zu ernst, war er nicht auch galant? Faust. So schaut dies neue Bild. Salomon vor der Königin von Saba kniend. Herzogin. Wer ist dies schöne Weib? Herzog, sie gleicht euch auf ein Haar. Herzogin für sich, und er dem Nekromant, er ist galant für wahr. Faust, Balkis war sie genannt und Sabas Königin. Den weisen Salomon bezwang ihr weiserer Sinn. Wollt ihr ein anderes jetzt? Herzog, noch nicht, sie ist zu schön. Herzogin, gefällig, süß und mild. Faust, doch nur von eurer Huld ein schwaches Spiegelbild. Herzogin, sie ist dem Salomon gewiss nicht gram gewesen. Könnt ihr nun meinen Wunsch mir in den Augen lesen? Faust, warum nicht? Schauet selbst, ob ich ihn recht verstand. Samson und Delila erscheinen. Herzogin, Samson und Delila, umschlungen, lieb entbrannt. Herzog, allein ich sehe nicht die Schere in seinen Haaren. Faust, die Geister zeigen sich so, wie sie wirklich waren. Es scheint, dass sie ihn nie verriet an die Philister. Herzogin für sich, sie gleicht mir wiederum. Ein rechter Schalk doch ist er. Sich selber hat er jetzt als Samson vorgestellt, und man begreift, warum die Schere ihm nicht gefällt. Laut, gebt uns ein neues Bild. Faust, habt ihr euch eins erwählt? Herzogin, nein, wählet selbst, ich bin sonst mit der Wahl gequält. Faust wie oben. Das assyrische Lager erscheint, wo Judith dem Holofernes das Haupt abschlägt. Herzog, die Judith wieder schön, der Holofernes plump. Don Carlos, sie schlägt das Haupt ihm ab, und so gebührt's dem Lump. Herzogin für sich, ich bin es und mein Mann, das find ich doch verwegen. Zwar schön ist dieser Faust, es wär zu überlegen. Laut, ein anderes, wenn's beliebt, und sei's ein lustig Stück. Faust, denkt euch was Lustges aus, ich bleibe nicht zurück. Ihr habt schon was erdacht, und gleich soll es erscheinen. Gibt ein Zeichen mit dem Stab. David und Goliath erscheinen. Herzog, sehr lustig find ich nicht den Großen noch den Kleinen. Don Carlos, der Goliath schlägt zu hoch und trifft den David nicht. Possierlich ist es doch, wie der ins Bein ihm sticht. Der Riese fällt. Stich zu! Schon liegt er wie benebelt. Der David mit dem Schwert, seht, wie er sägt und säbelt. Da fällt das Haupt. Groß ist's wie eine Kürbisflasche. Er steckt es samt dem Rumpf in seine Hirtentasche. Das ist doch wiederum nicht nach der Schrift Berichte. Faust. Ich folge nicht der Schrift, ich folge der Geschichte. Herzogin für sich. Wem dieser Riese gleicht und David auch, wie eigen, ich sehe es wohl allein, da all die andern schweigen. Hier auf geheimen Mord scheint er mir anzuspielen, auf meine Lieb und Gunst in jedem Bild zu zielen. Jetzt will ich seinen Witz auf eine Probe setzen. Lucretia war keusch, so lernt er mich auch schätzen. Faust. Ihr habt ein Bild erdacht, Herzogin. Ja, zeigt uns das einmal. Faust. Noch habe ich stets vollbracht, was euer Wunsch befahl. Herzogin. Und lässt bei diesem euch im Stich die Zauberkunst? Faust. Die Bilder, die ihr seht, sind mehr als eitler Dunst. Doch habt ihr jetzt erdacht, was nimmermehr geschah? Lucrez hat wohl gelebt, doch nie Lucretia. Herzogin für sich. Wie glücklich appariert, sein Witz ist respektabel. Die Keuschheit stellt er so mir vor als eine Fabel. Laut. Sind mehr als eitler Dunst die Bilder, die wir schauen, so darf man sie wohl auch betasten ohne Grauen? Faust. Ihr möchtet, gnädige Frau, davon nur Nachteil spüren. Herzogin. So will ich keins mehr sehen, darf ich sie nicht berühren. Faust. Es kommt auf euch nur an, vielleicht gestatt ich's noch. Don Carlos aus dem Saal kommend. Die Tafel steht gedeckt, anrichten will der Koch. Herzog zu Faust. Ihr sollt als unser Gast die Tafelfreuden teilen und möchtet ihr recht lang an unserem Hofe weilen. Ihr zeigt uns wohl nach Tisch noch dies und jenes Stück? Faust. Wenn ich euch dienen kann, das schätze ich mir zum Glück. Herzog, Herzogin, Don Carlos und Gefolge ab. Faust will ihnen folgen, aber Mephistopheles hält ihn am Zipfel seines Mantels zurück. Mephistopheles, folgt ihnen nicht. Faust, ei, warum denn nicht? Mephistopheles, verlasst den Hof, flieht, flieht, so schnell ihr könnt. Faust, wie kommt ihr mir vor? Mephistopheles, wenn euch euer Leben lieb ist, so folgt meinem Rat. Faust, ihr seid wohl nicht bei Trost. Was soll ich denn für mein Leben zu fürchten haben? Mephistopheles, ihr schwebt in dreifacher Todesgefahr. Erstlich habt ihr den Herzog eifersüchtig gemacht durch euer Liebäugeln mit der Herzogin. Darum will er euch bei Tisch vergiften lassen. Faust, dawider solltet ihr doch Mittel wissen. Mephistopheles, die hohe Geistlichkeit ist eingeladen, darum wag ich mich nicht an den Tisch. Faust, ihr seid ein rechter Held. Nun und zweitens? Mephistopheles, zweitens sollt ihr in Öl gekreitscht werden. Die Inquisition ist euch auf der Spur, weil ihr die Schrift Lügen gestraft habt. Faust, erst geköpft und dann gehangen. Nun bin ich auf Nummer drei begierig. Mephistopheles, euer Knecht Kasperle hat mit Perlippe und Perlappe die Hölle in Bewegung und das Volk in Erstaunen gesetzt. Euch, seinen Meister, denkt sich das Volk als einen gefährlichen Wettermacher und Brunnenvergifter. Eben rottet es sich zusammen, um euch den Garaus zu machen. Faust, wenn Fürst, Volk und Geistlichkeit wider mich im Bunde sind, muss ich freilich weichen. Macht, dass wir davonkommen. Um die Herzogin ist es mir leid, und mich dünkt, auch ihr werd's leid um mich sein. Mephistopheles, ich schaffe euch Kaiserinnen zur Entschädigung. Wir fahren geradeswegs nach Konstantinopel. Faust, den Kasperle lass hier, damit er mir nicht wieder solchen Possen spielt. Aber unsere Auffahrt muss glänzend sein, damit wenigstens das dumme Volk sich an meiner Herrlichkeit ärgere. Mephistopheles für sich, damit werde ich mich nicht in zu große Unkosten setzen. Der feurige Drache erscheint, Faust und Mephistopheles sitzen auf und fliegen fort. Vierter Auftritt. Kasperle allein, hernach Auerhahn. Kasperle. Mordblitzkreuz-Bataillonsapperment, ist das nicht mein höllischer Sperling? Und wenn mir recht ist, sitzt mein Herr drauf und der Orang-Utang von Leibteufel. Das ist ja eine garstige Geschichte. Mich hier bei den Makronenfressern im Stich zu lassen, das geht doch übers Bohnenlied. He da, he, so nehmt mich doch mit. Ja, Prost die Mahlzeit, die haben schultheißen Ohren. Was stelle ich nun hier an bei den welschen Grützköpfen? Ich möcht gleich greinen wie ne Meerkatz, wenn's was batten tät. Soll ich ja Bären führen oder mit Marmotten hausieren gehen? Awecke sie, awecke la Marmotte? Ich könnte auch Rattenfallen oder Dinte verkaufen, wie die welschen bei uns zu Land. Aber da müsste ich Dinte gesoffen haben. Am besten wär's, ich würd der Marketenderin. Die haben Tag und Nacht zu tun. Aber da fällt mir was ein. Es ist doch gut, wenn eins was gelernt hat. Perlippe, Perlippe, Perlippe. Auerhahn. Na, so habt doch Ruhe, ich bin ja schon da. Kasperle fällt ihm um den Hals und herzt und küsst ihn. »Ach, du herzallerliebstes Rattenschwänzle, wie froh bin ich, dass ich dein schwarz Teufelsgesicht wiedersehe!« Auerhahn erwehrt sich seiner Zärtlichkeit. »Uff, uff, du erstickst mich! Mach's kurz, was begehrst du? Du hast den Teufel gerufen, nun musst du ihm auch zu schaffen geben.« Kasperle: »Liebes Auerhähnle, mein Herr ist fort. Führ mich ihm nach.« Auerhahn: »Dein Herr will nichts mehr von dir wissen, weil du ein Plaudermaul bist.« Kasperle: »Na, so bring mich wieder hin, wo du mich hergebracht hast.« Auerhahn: »Mein Reitpferd ist fort. Dein Herr ist drauf nach Konstantinopel geritten.« Kasperle: »Das ist ja in der Türkei.« Auerhahn: »Das ist ein Anachronismus. In der Türkei wird's Stambul heißen.« Kasperle: »Ja, so. Hab's gelernt, hab's gewusst, hab's wieder vergessen. Na, so schaff ein anderes.« Auerhahn: »Wenn du mir deine Seele verschreibst.« Kasperle: »Dummer Deibel! Hab ich dir nicht gesagt, wo nix ist, hat der Kaisers Recht verloren?« Auerhahn: »Na, aus Mitleiden will ich dich mitnehmen. Aber was willst du in Mainz machen?« Kasperle: »Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Nachtwächter gestorben ist. Da will ich mich zu dem Posten melden. Das ist ein guts Leben. Man kann den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen.« Auerhahn: »Und in der Nacht spuken gehen. Aber meinetwegen, hinbringen muss ich dich schon, weil ich dich hergebracht habe.« Kasperle tanzt: »Alleweil habe ich Oberwasser. Er muss mich fortschaffen.« Auerhahn: »Das hat man davon, wenn man sich mit den Deutschen einlässt. Die sind langweilig wie eine Windstille. Überall kriegen sie das Heim wie nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Der Doktor wird's auch nicht lang aushalten.« Kasperle: »Was brummt er denn da in seinen Bart?« Auerhahn: »Wie willst du denn reisen?« Kasperle: »So geschwind als möglich. Die Stelle möcht sonst vergeben sein.« Auerhahn: »Ich will dich in eine Kanone laden und nach dem Eigelstein schießen.« Kasperle: »Wenn's nit weh tut, ich lass mir alles gefallen, wenn ich nit dabei bin.« Auerhahn: »Ja, ganz kommod geht's freilich nicht. Soll ich dich wohl auf einem Sofa nach Mainz schaffen?« Kasperle: »Ein Wort, ein Mann, aber mit Springfedern.« Auerhahn: »Es soll gelten.« Ein Sofa erscheint, auf dem ein schönes, junges Frauenzimmer sitzt. »Nun, warum setzt du dich nicht? Meinst du, sie wird dich fressen? Oder ist dir um deine Keuschheit bange?« Kasperle: »Es hat sich was!« Singt, als ich noch im Flügelkleide und so weiter. Auerhahn: »Ja, renommier nur. Ich weiß doch, wo der Has hüpft. Aber damit dir die preußischen Ängste vergehen, so wisse, es ist deine Schwester Dorothee.« Kasperle: »Dann ist mir's zu nah in die Verwandtschaft. Ich tu's halt nit.« Das Frauenzimmer: »Kasperle, Kasperle.« Kasperle: »Dorothee, Dorothee, mit der krumme Schoche, 7 Jahr im Himmel gewest, wieder draus gekroche. Fahr du allein, du hast mich zu viel gezupft beim Lausen. Ich trau dir nit.« Auerhahn: »So sollst du andere Reisegesellschaft haben.« Das Sofa verschwindet. Ein anderes erscheint, worauf ein altes Weib liegt. »Hast du nun noch bange Eier?« Kasperle: »Pfui, die sieht ja aus wie des Teufels Großmutter.« Auerhahn: »Es ist aber deine eigene.« Kasperle: »Was? Ist die auch des Teufels? Es war doch eine kreuzbrave Frau, hat immer in der Postille gelesen.« Auerhahn: »Ja, trau du den Frommen.« Altes Weib: »Kasperle, Kasperle.« Kasperle: »Glückliche Reise, du hast mich zu viel geknufft beim ABC. Ich fühl's noch am Hirnkasten.« Auerhahn: »Willst du nicht mit deiner Sippschaft fahren, so fahr mit dem Teufel selber.« Das Sofa verschwindet. Ein drittes, leeres erscheint. Auerhahn will sich draufsetzen, aber Kasperle kommt ihm zuvor und streckt sich darauf, solang er ist. Das Sofa verschwindet mit ihm in den Wolken. Auerhahn auf der Bühne: »Der hat 3 Teufel im Leibe.« Ab. Vierter Akt, erster Auftritt. Straße in Mainz. Rechts ein großes Haus mit einem Marienbilde.